Hinter dem Auge von Glutko liegt der Schrein von Korridai. Ich, armer Kerl, bin fast am Verhungern. Ja. Schmeckt wie ein Daira. Vielleicht sollte ich mir noch einen Happen gönnen.